Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem ersten Kapitel Josua, und zwar Verse 8 bis 9. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Gott segne dieses Wort. Stärke in Gottes Wort. Ja, in diesem Bibeltext aus dem Buch Josua, erstes Kapitel, lernen wir mehr über die Beziehung, Gottes Beziehung zu Josua, der nun von Moses, also von Mose übernimmt. Mose ist nun gestorben und Josua hat nun die Aufgabe, die Israeliten in das gelobte Land zu führen, das Kanaanitische, in Englisch Canaanite Country. Und das ist eine so unglaublich große Aufgabe, und viele Feinde und Dinge stehen ihm entgegen. Und so haben wir hier die Worte des Gesetzes. Das ist das Gesetz Mose, was also auf Moses gegeben wurde, also die 10 Gebote unter anderem und das levitische Gesetz und naja, jede Menge Anweisungen von Gott und Gebote. Und wir lernen hier, dass wir stärken, also zum einen, dass unser Herrgott Josua unterstützt, indem er ihm genau sagt, was er zu tun hat. Also er soll in Gottes Wort gehen. Das ist also das Gesetz, Gottes Wort, zu der Zeit, wo es die Bibel noch nicht gab, in dem Sinne. Aber er findet dann die Möglichkeit, hier Tag und Nacht über das Gesetz nachzudenken. Also bevor er Entscheidungen trifft, dass er erstens ins Gottes Wort geht und dann Gott ihm ins Herz sprechen kann und er auch nur dann erfolgreich sein wird. Ne? Und da würde ich sagen, Gott ändert sich nicht. Also dieses Prinzip ist auch dann im Neuen Testament dargestellt, in unserem Jesus Christus, der uns ermutigt, der das Wort ist, selber das Wort, dass wir uns Gott unterordnen, immer zuerst in Gottes Wort gehen, also in die Bibel. Deswegen sage ich ja immer, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Und das heißt noch nicht, dass man nur 24 Stunden lang die Bibel lesen soll, aber kann. Und es kommt darauf an, dass wir verstehen, dass die Bibel unsere Stärke ist, dass wir Stärke in Gottes Wort haben. Denn er kann dadurch, dass wir egal was wir nur lesen, Altes oder Neues Testament, in und durch uns wirken. Und auch nur dann werden wir erfolgreich sein. Also in unserer eigenen Kraft können wir das nicht. Lest da mal, geht mal in das Johannesevangelium rein und geht mal ins 15. Kapitel, lest mal die ersten 5 Verse, also Verse 1 bis 5. Unser Jesus Christus gibt uns da noch mal ein paar Hinweise, was das nun genau bedeutet, in ihm oder eine persönliche Beziehung mit ihm einzugehen. Und sagt im Prinzip dasselbe hier, dass wir also in Wort und Gebet auch immer zu Gott kommen sollen. Und er uns dann auch ermutigt und Kraft und Stärke gibt, die wir nicht haben. Gottes Versprechen ist ein absolutes Versprechen. In der Bibel hat Gott jedes Versprechen, das er gemacht hat, gehalten. Und wir haben also das Versprechen hier. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und das ist unsere Einladung, uns Gott unterzuordnen, in und durch unseren Herrn Jesus Christus. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für Gottes Auftrag, für Josua und die Wichtigkeit, in dein Wort zu gehen, die Bibel tagtäglich zu öffnen und zu lesen, dass das Teil von uns wird. Und das ist unser Gebet, das ist mein Gebet für alle Menschen, ob das nun im Alten Testament ist oder ins Neue Testament, mit Freude und Mut ranzugehen an Gott, an Gottes Wort und in unserer Beziehung, persönlichen Beziehung mit dir zu reifen und zu wachsen. Und auch nur dann werden wir erfolgreich sein in deinem, so wie du Erfolg verstehst, was ganz anders ist, als wir hier in der Welt verstehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir danken dir für dein Wort. Du bist das Wort, unser Jesus. Wir beten dies in Jesus geheiligtem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.